الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اكتفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, möge Allah تبارك وتعالى uns den Erfolg zum richtigen verleiten in Dunya und in der Akhira. Möge Allah تبارك وتعالى uns auf den Islam leben und sterben lassen. Und möge Allah تبارك وتعالى uns von Ahl al-Firdaus al-A'la sein lassen. Amin. Und möge Allah تبارك وتعالى uns das geben, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sich gewünscht hat, und uns bewahren vor den Schrecken von Yawm al-Qiyamah. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma, wir bitten dich, dass du uns mit dem Gesandten Allahs und den Gesandten, möge Allah tabaraka wa ta'ala Segen und Frieden auf ihn sein und ihre Gefährten zusammen im Paradies vereint. Amin ya Rabbil Alamin. Ich wollte was Wichtiges uns bi'idhnillahi azza wa jal mitgeben, dass unser Verständnis in der Religion insha'Allah ta'ala korrigiert. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Allah ist mit dem Muhajirin wal Ansar zufrieden und diejenigen, die ihn folgen, auf die beste Art und Weise. Und Allah hat ihnen das Paradies versprochen. Wer sind die Muhajirin und die Ansar? Das sind die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Die Muhajirin sind die Auswanderer der Sahaba radwanallahi alaihim, allgemein die von Mekka nach Medina ausgewandert sind. Wie zum Beispiel Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali und andere edle Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah uns mit ihnen in Jannatul Firdaus vereinen. Amin. Die Ansar sind diejenigen Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam von Medina, die den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam geholfen haben. Die Ansar sind die Gefährten von Medina. Und die Besseren unter ihnen, ohne Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, sind die Muhajirun. Wie der beste Mensch nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit Einstimmigkeit aller Gefährten ist Abu Bakr radiyallahu an. Abu Bakr ist Siddiq. Danach kommt Umar ibn al-Khattab, dann Uthman ibn Affan, dann Ali radiyallahu anhum. Liebe Geschwister, Allah tabaraka wa ta'ala sagt, er ist mit ihnen zufrieden. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Ummah wird sich um 73 Gruppen spalten, alle sind im Höllenfeuer, bis auf einen. Daraufhin wurde der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gefragt, wer ist dieser eine, ja Rasulullah? Er sagte, diejenigen, die auf dem sind, auf dem ich und meine Gefährten sind. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Wenn sie glauben, wie ihr glaubt, dann sind sie recht geleitet. Yani Allah tabaraka wa ta'ala hat uns gesagt, Allah ist schon mit den Muhajirin und den Ansar zufrieden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith im Sahih, die beste Generation ist meine, dann die ihnen folgt, dann die ihnen folgt. Und alaihi salatu wasallam sagte, wenn einer von euch ein Berg von Gold spendet, er würde nicht das erreichen, was ein Gefährter von mir an Khair erreicht hat. Subhanallah. Das heißt, der Weg der Sahaba, des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba ist der Weg der Wahrheit. Der Weg der Geradlinigkeit, der Weg der Gruppe, die gerettet ist. Und deswegen müssen wir schauen, auf was war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten. Stell dir mal vor, du lebst in der Zeit von dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und erlebst, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam versteht. Das ist eine Katastrophe. Aber Allah sagt, du wirst sterben und sie werden sterben. Ja, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist gestorben und wir werden sterben. Dann erlebst du die Zeit von den Sahaben radwanallahi alaihim. Und alle Sahaben haben eine Meinung. Und sagen, wer das und das tut, kriegt dieses Urteil. Beispiel, alle Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam waren der Meinung, wer das Gebet unterlässt, ist ein Ungläubiger. Diese Meinung. Jetzt kommst du und sagst, aber es gibt Gelehrte, von den Gelehrten, die nicht die Sahaba sind, und eine andere Meinung haben. Wie würdest du vor den Sahaba Ridwanallahi alaihim stehen? Würde man sagen, du bist entschuldigt und du bist auf dem richtigen Weg, weil deine Argumentation auf dem Koran und der Sunna baut? Nein, mit Wirklichkeit würden sie dich als jemanden erklären, der irregeleitet ist. Sie würden dich aufklären und sie würden dir sagen, die Wahrheit ist eine andere. Würdest du dich überhaupt trauen, ihnen zu widersprechen und dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Nein, man würde sich schämen. Und schon aus Scham würde man sich zurückhalten. Deswegen, liebe Geschwister, wenn du von denen sein willst, mit denen Allah tabaraka ta'ala zufrieden ist, die er liebt und den Weg, den er für uns ausgewählt hat, gehen möchtest, dann gehst du den Weg der Sahaba ridwanallahu alaihim. Liebe Geschwister, Viele Menschen widersprechen dem Weg der Sahaba Ridwanullahi alayhim mit der Argumentation, dass einige Gelehrte einige Beweise haben und einen anderen Ijtihad in dieser Mas'ala haben. Möge Allah tabaraka ta'ala diese Gelehrten vergeben. Der Erfolg kommt nur von Allah. Aber der Endeffekt und das Endziel ist das Verfolgen des Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam und das Folgen der Sahaba Ridwanullahi alayhim. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, wir sollen seinem Weg und dem Weg der Sahaba folgen. Und die gerettete Gruppe ist der Weg der Sahaba und seine Gefährten. Das heißt, wenn die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam eine Einstimmigkeit in einer bestimmten Mas'ala, in einem Thema haben, dann müssen wir diesen Weg folgen. Wir müssen ihnen in allem folgen für Allah tabaraka ta'ala. Weil sie den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgen. Und die Basis ist Allahs Buch und die Sunna des Gesandten Allahs. Alles, was dem übereinstimmt, so befolgen wir den. Deswegen sagen die Ulama, rahimahumullahu ta'ala, die Basis bei uns ist Allahs Buch, Allahs Worte, die er gesprochen hat, subhanahu wa ta'ala, die nicht erschaffen sind, und die authentische Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und auf dem Verständnis der Sahaba. Das heißt, wir verstehen den Koran und die Sunna nur so, wie die Sahaba ridwanallahi alaihim es so verstanden haben. Wer ist rechtgeleiteter als die Sahaba nach dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Sie haben bei ihm gelebt, sie haben ihn gesehen, sie haben mitbekommen, wie die Botschaft herabgesandt worden ist, yani wie die Offenbarungen kamen. Ihr Lehrer, der Sheikh der Sheikhs, der Ulama, der Mashayikh ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der beste Mensch von allen Menschen ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala hat uns gesagt, فَإِنْ اِخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr eine Meinungsverschiedenheit habt, dann bringt es zu Allah und seinen Gesandten zurück, wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag. Das ist der beste Weg. Deswegen, Allah Azza wa Jal hat uns den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam als einen Maßstab gebracht. Als ein Vorbild. Und nicht irgendein Vorbild, das beste Vorbild. Allah sagt, ihr habt in dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam ein bestes oder das beste Beispiel. Subhanallah. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Was euch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gibt, nimmt. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Und was er euch verboten hat, davon sollt ihr ablassen. Subhanallah. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt über die Mu'minin, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, dass er zwischen ihnen richtet, was sind ihre Aussagen? Sami'na wa ata'na. Subhanallah. Das ist der Weg der Rettung. Liebe Geschwister, der Weg der Rettung ist dieser Weg. Wer diesen Weg einschlägt, Allah wird mit ihm zufrieden sein. Und Allah wird ihn im Paradies einbringen. Das bedeutet, Allah tabaraka wa ta'ala sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, فَاتَّبِعُونِي. So folgt mir, يُحْبِبُكُمْ الله. So wird euch Allah tabarak wa ta'ala lieben. Umso mehr du den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam folgst, so mehr wird Allah azza wa jall dich lieben. Und das Befolgen besteht nicht nur aus den äußerlichen Taten, sondern auch aus den inneren. Yani du glaubst wie der Gesandte Allahs. Du betest wie der Gesandte Allahs. Du handelst in allen Angelegenheiten deines Lebens wie der Gesandte Allahs. Und die Besten von den Besten sind diejenigen, die keinen Unterschied machen, ob das Pflicht oder das nicht Pflicht ist, sondern sie folgen ihnen allen Dingen. Diese Leute sind die, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf eine hohe Basis lieben, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala lieben und weil Allah tabarak wa ta'ala sie liebt. Die Liebe unterscheidet sich, umso mehr du Allah tabarak wa ta'ala sein Buch und die Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgst, umso mehr liebt dich Allah, sagen die Ulema. Deswegen, liebe Geschwister, das ist der Weg der Wahrheit. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns den Erfolg geben, den Weg des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten zu folgen in allem. Deswegen schauen wir, sobald sie sich in einer Sache einig waren, folgen wir denen. Alles, was dem Weg des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten widerspricht, ist der Weg der Irreleitung. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns von denen sein lassen, die gerettet sind. Amin, ya Rabbil Alamin, waffaqan Allah azza wa jal. Möge Allah uns vor Irreleitung bewahren und möge Allah tabaraka wa ta'ala uns von denen sein lassen, die er liebt und die seinen Weg folgen. Möge Allah azza wa jal uns von Ahlul Firdaus al-A'la machen. Amin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.